geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Was sagst du? Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Oh Mädchen, sei nicht so gemein, du bist ja gemeiner als Frauen allgemein. Ich schätze, dass du so direkt, pack ich mein Zeug und bin dann mal weg. Genau, geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Was sagst du? Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Schätzchen, hör, Schätzchen, sei nicht so zu mir. Schon bald steh ich auf eigenen Beinen nicht hier. Vergiss, was du denkst, es ist ja bekannt. Wer kein Geld besitzt, hat doch nichts in der Hand. Nun, ich schätze, sagst du so direkt, pack ich mein Zeug, geh für immer weg. Und tschüss, geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Was sagst du? Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Geh deinen Weg, Jack, und komm nicht mehr zurück, nie mehr. Oh, komm nicht mehr zurück, nie mehr. Was sagst du? Komm nicht mehr zurück, nie mehr. Ich versteh dich. Komm nicht mehr zurück, nie mehr. Du meinst mich, ja? Komm nicht mehr zurück, nie mehr. Oh nein, Schätzchen, bitte.